kann ich schon ziehen. Überlebte ein Kino irgendwo in Berlin. Im Sommer war's kühl hier, im Winter war's warm. Und zur Matinee gab's Fliegeralarm. Zum Matinee gab's Fliegeralarm. Gloria Astra, Cinema Home, Orion, Alhambra, Kristall und Kapitol, Cassandra, Pandora, Apoll und Applaus. Wir flimmen die Welt und das Licht ging nie aus. Die Luft steht still, das Klavier spielt nicht mehr. Von der Straße geht's rein und nach dem Hinterhof raus. Hier flimmert die Welt und das Licht ging nie aus. Jenseits von eben, wo die Kraniche ziehen, steht der steinalte Kasten mit Klappsitzen drin. Sandra Bar-